Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist? Wir haben ihn, Ibrahim, ja bereits im Diesseits auserwählt. Und im Jenseits gehört er wahrlich zu den Rechtschaffenen.